Statt einer Hexe die schönste Frau der Welt. So manchen Trank hab ich gebraucht. Doch für die wahre Schönheit wächst leider noch kein Kraut. Doch für die wahre Schönheit wächst leider noch kein Kraut. So manche Zaubernächte, die hab ich zugebracht. Reitend auf dem Besen durch die ganze Nacht und flieg ich so dahin. Dann weiß ich ganz genau, wie wunderschön ich bin. Dann weiß ich ganz genau, wie wunderschön du bist. Ja, dann zu mir und zeigte Wiesen bald. Ich lieb sie allesamt. Denn jede ist so eigen, das macht sie interessant. Denn jede ist so eigen, das macht sie interessant. In solchen Zaubernächten, da wurde ich mir gewahr, das Reiten auf dem Wiesen was ganz Besonderes war. Und flieg ich so dahin, dann weiß ich ganz genau, wie wunderschön ich bin. Dann weiß ich ganz genau, wie wunderschön wir sind. Genau wie wunderschön wir sind.